Kapitel 50. Wie der verlassene Mensch sich in Gottes Hände befehlen muss. Erstens. Ich fühle mich verlassen und arm, denn du, o Gott, hast dich von mir zurückgezogen. Der Knecht. Herr, Gott, heiliger Vater, sei nun und in Ewigkeit gepriesen. Denn wie du es willst, so ist es geschehen. Und was du tust, ist gut. Freuen soll sich dein Knecht, aber in dir, nicht in sich selbst oder in einem anderen. Du allein bist die wahre Freude. Du meine Hoffnung und meine Krone, mein Jubel, du allein, Herr, meine Ehre. Was hat dein Knecht, das er nicht von dir empfangen hat? 1. Korinther 4,7. Und zwar ohne sein Verdienst? Dein ist alles, was du gegeben und was du geschaffen hast. Ich bin arm und stehe in der Mühsal von meiner Jugend an. Psalm 88,16. Meine Seele wird oft bis zu Tränen betrübt und gerät auch bisweilen in Verwirrung wegen bevorstehender Leiden. Ich verlange nach der Wonne des Friedens. Ich flehe um den Frieden deiner Kinder, die im Lichte deiner Tröstung weiden. Schenkst du den Frieden, senkst du mir heilige Freude ein. So wird die Seele deines Dieners lauter Jubelgesang, Andacht und Gotteslob. Ziehst du dich aber zurück, wie du es oft zu tun pflegst, kann er den Weg deiner Gebote nicht laufen. Psalm 119,32. Muss vielmehr in die Knie sinken und an seine Brust klopfen. Es ist ihm dann so ganz anders als gestern und vorgestern, als deine Leuchte über seinem Haupt strahlte. Hiob 29,3. Und der Schatten deiner Flügel ihm Schutz vor den andrängenden Versuchungen gewährte. Psalm 17,8. Zweitens. Ich weiß, dass die Verlassenheit heilsam für mich ist. Sie liegt in deinen ewigen Plänen. Gerechter und stets lobwürdiger Vater, gekommen ist die Stunde, dass dein Knecht geprüft werde. Johannes 17,1. Liebenswerter Vater, es ist billig, dass dein Knecht in dieser Stunde etwas für dich leide. Ewig verehrungswürdiger Vater, gekommen ist die Stunde, die du von Ewigkeit her kommen sahst, dass dein Knecht äußerlich eine Weile erliegen soll, innerlich aber immerfort in dir lebe. Eine kurze Zeit soll er verachtet und gedemütigt werden, vor den Menschen schwach erscheinen und von Leid und Schmerz aufgerieben werden, damit er mit dir im Morgenglanze neuen Lichtes auferstehe und im Himmel verklärt werde. Heiliger Vater, du hast es so geordnet und gewollt. Und was du geboten hast, ist geschehen. Es ist dir eine Gnade für deinen Freund, wenn er aus Liebe zu dir in der Welt Leid und Trübsal erduldet, so oft und von wem immer du es zulässest. Ohne den Ratschluss deiner Vorsehung und ohne Ursache geschieht nichts auf Erden. Herr, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Satzungen lerne. Psalm 119,71. Und allen Hochmut und Eigendünkel des Herzens von mir tue. Nützlich ist es für mich, dass die Scham mein Antlitz bedeckt hat. Psalm 69,8. Damit ich meinen Trost bei dir und nicht bei den Menschen suche. Ich habe auch daraus gelernt, zu erschauern vor deinem unerforschlichen Gericht, das den Gerechten so gut wie den Gottlosen trifft, aber nicht ohne Billigkeit und Gerechtigkeit. Drittens. Ich danke für die Prüfung. Dank sei dir, dass du meiner Sünden nicht geschont hast, sondern mich mit bitteren Streichen gezüchtigt, indem du mir von außen und innen Schmerzen und Ängste sandtest. Keiner von allen, die unter dem Himmel sind, kann mich trösten als du, Herr, mein Gott, allein. Du bist der himmlische Seelenarzt, der schlägt und heilt, der ins Totenreich hinabführt und zurückführt. Deine züchtigende Hand liegt auf mir, deine Zuchtrute belehrt mich. Siehe, geliebter Vater, ich bin in deinen Händen, ich beuge mich unter die Rute deiner Zucht. Schlag zu auf meinen Rücken und Nacken, bis ich meinen Starrsinn vor deinem Willen krümme. Mach aus mir einen frommen und bescheidenen Schüler, wie du so gern zu tun pflegst, dass ich dir auf jeden Wink gefügig sei. Dir überlasse ich mich und alles meine zur Besserung. Es ist besser, hier gezüchtigt zu werden, als in der künftigen Welt. Viertens. Ich vertraue mich mit ganzer Zuversicht deiner Führung an. Du weißt alles und jedes, und selbst das Gewissen des Menschen enthält für dich kein Geheimnis. Du kennst das Zukünftige, bevor es eintrifft. Du hast nicht nötig, dass einer dich belehre oder ermahne über das, was auf Erden vor sich geht. Du weißt, was meinem Fortschritt dient und wie sehr das Leid geeignet ist, den Rost der Fehler hinwegzufegen. Handle mit mir ganz nach deinem Wunsch und Willen und wende dein Auge nicht weg von meinem sündhaften Leben, das keinem besser und genauer bekannt ist als dir allein. Herr, lass mich wissen, was ich wissen soll, lieben, was ich lieben soll. Lass mich loben, was dir am meisten gefällt, schätzen, was in deinen Augen wertvoll ist, tadeln, was dein Auge beleidigt. Lass mich nicht nach dem äußeren Augenschein urteilen und nicht nach dem Hörensagen unerfahrener Menschen entscheiden. Lass mich vielmehr in sachlicher Beurteilung das Sichtbare vom Geistigen unterscheiden und vor allem stets das Wohlgefallen deines Willens suchen. Die Sinne der Menschen gehen in ihrem Urteil oft fehl. Es täuschen sich auch die Liebhaber der Welt, die nur das Sinnenfällige lieben. Wird einer deshalb besser, weil ein anderer ihn hochschätzt? Der Falsche täuscht den Falschen, der Tor den Toren, der Blinde den Blinden, der Kranke den Kranken, wenn er ihn lobt. In Wirklichkeit tut er ihm Schmach an, wenn er ihn ohne Grund lobt. Denn was jeder in deinen Augen ist, das ist er und nicht mehr, spricht der demütige, heilige Franziskus.